Zum 22. Todestag des Präsidenten Kim Il-sung würdigten die Nachrichtenagentur AKP, der staatliche Radiosender und der Sender 90.5 in Kambodscha seine unvergänglichen Verdienste um die Begründung der Juche-Ideologie und Songun-Idee.